Helden sei inzwischen Traum. Wir flogen mit der Band durch den Hyperraum, auf Wüstenplaneten, in galaktischen Bars. Wer macht den Future Sound? Kriegt der Stars. Raum und Zeit, Transmitter. Schopf auf dem Laserstrahl. Er sagt, Ziggy Stardust, das war einmal. David Byrne erzählt was vom neuesten Trend, vom Spacey Sound, den man Spockrock nennt. Raum und Zeit, Transmitter. Raum und Zeit, Transmitter. War nicht alles schon mal da, was da rockt und rappt? Wir beamen uns zurück, natürlich digital. Back to the